Speravo portarvi anche il saluto, so già che è stato qui Andreoli, ma il saluto dell'Istituto Trentino di Cultura a tutti voi che siete impegnati anche durante questa settimana in un lavoro piuttosto impegnativo e anche molto interessante, fra l'altro. Ecco, sono, come diceva il professor Lill, il presidente dell'Istituto di Cultura, Trentino di Cultura, che è un po' la holding culturale dell'istituto, sia dell'istituto storico italo-germanico, dell'istituto di scienze religiose e dell'istituto per la ricerca scientifica e tecnologica, che è il terzo polo, dove purtroppo devo andare subito perché c'è una riunione anche lì molto importante. Noi, l'istituto storico è il primo che è nato ed è quello che ha dato un po' la caratterizzazione e che ha dato anche un livello di eccellenza riconosciuto all'esterno all'attività scientifica e di ricerca scientifica dell'intero Istituto Trentino di Cultura. Io questo non lo voglio dimenticare. Il merito maggiore di ciò va naturalmente riconosciuto all'attuale direttore, il professor Prodi, col quale è nato, e al professor Iedin, che è stato il primo presidente fino alla sua scomparsa e che noi non possiamo e non vogliamo mai dimenticare, perché indubbiamente ha contribuito molto anche sull'esterno, anche nel mondo internazionale, a conferire sostanzioso lustro a questo istituto. All'interno poi di questo istituto trentino storico naturalmente c'è professor Corsini ancora dall'inizio, c'è Rugger, c'è Olmi, alcune persone, professor Schiera che non vedo, che sono quelle che hanno costruito. C'è un consiglio scientifico, come sapete, che è poi il garante scientifico di tutta l'operazione, che è 50-50 Italia e Germania. Il professor Lill è uno degli illustri e ormai da tempo membri autorevoli di questo consiglio scientifico e vedo che è uno dei due coordinatori del seminario di questa settimana, e anche per questo io lo ringrazio. Io ringrazio tutti gli uomini, tutti, dico, i miei uomini per modo di dire, che hanno lavorato, che hanno costruito questo, che hanno organizzato anche questi seminari. Io mi auguro, siete alla conclusione, mi auguro che coloro di voi, quelli che hanno frequentato questo e che hanno partecipato e che stanno partecipando a questo seminario, abbiano trovato e abbiano potuto fruire di quelle situazioni buone, insomma, ottimali, noi ci sforziamo che siano tali, di studio e di approfondimento, che è lo scopo del nostro istituto, quello di preparare per studiosi, per gente come voi, un ambiente dove possiate approfondire con profitto di queste argomentazioni. Naturalmente abbiamo anche un po' un'ambizione, che non è un'ambizione isolata ma concreta, che è quella con questo di intensificare sul piano intellettuale e scientifico quelli che sono i nostri rapporti con il mondo scientifico e culturale germanico. Ecco, e quindi da questo punto di vista un piccolo pensiero a quelli che da quelle sedi, da quelle università, da quegli ambienti di studio germani, che provengono germanici di lingua tedesca, ecco, che possiate voi, ritornando, essere anche un piccolo lumicino qua e là che parla e che fa conoscere il nostro istituto, cercando di suscitare anche dall'altra parte, dalla parte vicina a Monaco, un po' di adesioni al nostro Verein, che è già in essere a Monaco di Baviera, e rispettivamente un interesse per l'istituto, in modo tale che anche una collaborazione scientifica, così anche nell'avvenire, possa svilupparsi in due direzioni, come da più parti viene anche sollecitato, possa verificarsi anche più intensivamente. Quello sarebbe la strada, un bel pezzo di strada avanzata per il raggiungimento di quello che è l'obiettivo che già inizialmente era la base della nostra attività. Ecco, vi ringrazio, spero che vi siate trovati bene a Trento, quelli che non lo conoscevano, e credo, spero, insomma, che qui non sia mancata da parte dell'istituto quel tanto di ospitalità nei limiti del bilancio, che non sono mai troppo larghi ma neanche insufficienti. Ecco, che vi siate trovati a vostro agio, perché poi gli approfondimenti e la speculazione scientifica esige anche condizioni Ecco, così. Ecco, tutto qua con grande cordialità. Ecco. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Vielleicht beginnt sofort Herr Dr. Petersen mit seinem Referat, welches ja ein Thema von gestern hat. Mein Text schließt sich an das Referat von Herrn Altgeld. Es hat aber eine Lücke. Herr Altgeld hat praktisch mit dem Jahre 47 abgeschlossen. Ich fange eigentlich mit 1850 an. Die Revolutionsjahre bleiben hier unabgedeckt und das ist eigentlich schade. Denn diese Jahre, und ich will einige Bemerkungen dazu machen, diese Jahre 48, 49 sind für unsere Thematik, glaube ich, wichtig. Denn die Erfahrung dieser beiden Revolutionsjahre hat tief einschneidend auf das Bewusstsein, auf die Erfahrungshorizonte, auf die Erwartungshorizonte beider Gruppen, beider Nationen eingewirkt. Es gibt das bekannte Wort von Arndt in der Paulskirche, der es am 12. August 1848 bei der Italien-Debatte gesagt hat. Dieses Italien ist uns gewissermaßen fremd geworden. Und unter diesem Fremdgewordensein steht ein bisschen diese Erfahrung dieser beiden Jahre. Ich möchte nur auf drei Punkte hinweisen, die für die späteren Jahre wichtig geworden sind. Das eine ist die tiefe Enttäuschung für alle moderierten, gemäßigt liberalen Erwartungen auf deutscher, österreichischer Seite, dass es gelingen könnte, mit einem gemäßigten, gesetzmäßigen Fortschritt diesen italienischen Besitz der Habsburger Monarchie einzubinden in die Gesamtmonarchie und in den gesamten deutschen Machtbereich. Professor Gorsini hat vorgestern schon davon gesprochen, von diesen Konzeptionen einer Wirtschaftsverbindung, die zwischen den späten 30er und den frühen 50er Jahren eine so große Rolle spielen. Das war eigentlich der Erwartungshorizont, von dem Mittermeier, von dem viele andere deutsche und österreichische Liberale ausgegangen sind. Dass es über den ökonomischen Fortschritt und über eine gesetzmäßige, verfassungsmäßige Entwicklung gelingen könnte, diese beiden Nationen, zumindest den norditalienischen Bereich, in den Bereich des Deutschen Bundes unter der Führung Österreichs einzubinden. Dass diese Hoffnung, diese Erwartung auf gesetzmäßigen Fortschritt, das bricht alles im Frühjahr 48 zusammen. Die zweite widerlegte These sozusagen ist die des Neoguelfismo, die Erwartung, dass man die katholische Kirche, dass man zu einer Aussöhnung zwischen Katholizismus und Liberalismus kommen könne. Die Erwartung dieses liberalen Katholizismus, die in gewissermaßen auch als Verbindungsglied hätten dienen können, um diese Einbindung des österreichischen Machtbereichs, italienisch-österreichischen Machtbereichs in den Bereich des Deutschen Bundes mit abzusichern. Auch diese Hoffnung auf eine politische Rolle des Papsttums, vielleicht in Form eines Vorsitzes eines italienischen Bundes, in dem Österreich dann eine große Bedeutung gehabt haben würde, auch diese Hoffnung enden eigentlich mit dem Jahre 48, 49. Und das dritte ist die Einsicht, die vor allen Dingen auf der deutschen Linken dann Bedeutung gewinnt, die Einsicht in die über die Beharrungskraft, sagen die Vitalenergie, die noch in dieser Habsburger Monarchie drinsteckt, Radetzky quasi als Symbol, und Radetzky wird in der deutschen Öffentlichkeit im Jahre 48, 49 ein großer Mythos, die Beharrungskraft der österreichischen Monarchie, die auch ohne den Rückhalt von zu Hause, vom österreichischen Kernraum her, sich in Norditalien behaupten kann. Das ist eine dritte große, wichtige Erfahrung, die dann in den 50er Jahren noch eine der tragenden Momente bildet für die Verteidigung, die moralische und intellektuelle Verteidigung der österreichischen Position in Norditalien. Also eine ungeheure Beschleunigung der Geschichte eigentlich in diesen beiden Jahren. Und ich möchte annehmen, wenn man diese Zeit, die noch zum großen Teil unerforscht ist im Bereich unserer Thematik, man kennt im Grunde nur die Paulskirchendebatten, man kennt kurz die Konflikte zwischen der italienischen und der deutschen Nationalbewegung. Wenn man das mal gründlich erforschen würde durch eine Durchsicht der gesamten deutschsprachigen Presse, glaube ich, würden noch ganz erstaunliche Dinge zutage kommen. Ich möchte annehmen, dass man einen ähnlichen umfangreichen und gut dokumentierten Band wie den von Altgeld auch noch über die Jahre 48, 49 schreiben könnte. Man braucht nur daran zu denken, ich habe mal kursorisch die Deutsche Zeitung, die Augsburger Allgemeine Zeitung, einige der Zeitschriften durchgesehen. Man braucht nur daran zu denken, dass etwa die Augsburger Allgemeine, die ja die große Vorkämpferin der großdeutschen, vieler österreichischen Positionen im gesamten deutschen Sprachraum ist in diesen Jahrzehnten, dass die Augsburger Allgemeine in einem bestimmten Moment des Frühjahrs 48 auf die italienischen Positionen verzichten will und davon ausgeht, dass er diese elementare italienische Nationalbewegung, die scheint so konsistent zu sein, die scheint so elementar vital zu sein, das sind Positionen, die wir für Österreich nicht mehr verteidigen können. Kurzer Moment, bricht dann sehr schnell ab, aber diese Illusionen, diese Hoffnungen, diese Enttäuschungen auch, die bilden natürlich doch einen Teil des gesamten Erfahrungsprozesses und das müsste alles mal dargestellt werden. Nun, was im Herbst 49 dann aus dem Revolutionstaumel endlich herauskommt, das sind eigentlich nur scheinbar die Konturen des alten, des gewohnten Italiens, die aus dem Nachrichtengetümmel wieder hervortreten. Die Rahmenbedingungen der politischen Berichterstattung haben sich tiefgreifend verändert. Revolutionsfurcht und Revolutionshoffnung waren stehend geworden. 1848 bestätigte sozusagen 1789. Ich werde im Folgenden über die fünf deutschen Italienbilder sprechen, die sich in dem Jahrzehnt zwischen 49 und 59 herausbilden. Ich habe diese in der Ihnen vorliegenden Kurzfassung des Vortrages skizziert. Die demokratische Linke lasse ich weg, da dieses Thema schon ausführlich am Montag in dem Referat von Della Peruta zu Wort gekommen ist. Ich werde dann auf die höchst unterschiedlichen Veränderungen und Mischungen eingehen, denen diese Italienbilder dann nach 59-60 unterliegen und werde dazu modellartige Längsschnitte anstellen anhand der Biografien von Garibaldi und Mazzini. Ich werde dann schließen mit einigen Überlegungen zu einigen Kontinuitätslinien und Konstanten in der deutschen Italien-Perzeption, die nach diesem enormen, ereignisreichen zwei Jahrzehnten zwischen 1847 und 1870 wieder auftauchen. Drei Themen sind es, die mythisiert und terrorisiert nach 49 das veränderte Klima der Italien-Berichterstattung signalisieren. A ist es das Bild Piemont Sardiniens in den Revolutionsjahren und in seiner Verfassungs- und Gesellschaftsentwicklung nach 1850, ein großes Thema der deutschen Politik, auch noch nicht untersucht, positiv oder negativ akzentuiert, spielt das eine große Rolle. Dann B, die Revolutionsentwicklung und die Verteidigung Venedigs in den Jahren 48, 49. Kreitschke wird später davon sprechen, dies sei eine der erhabensten Taten des Jahrhunderts gewesen, auch ein großes, schönes Thema, über das man vieles sagen könnte. Und C, die Geschichte der Römischen Republik. Dieses Thema ist seinerseits eng verbunden mit der römischen Frage und mit dem Image Garibaldis und Mazzinis, die da zum ersten Mal, etwas Garibaldi, zum ersten Mal das volle Licht der deutschen Öffentlichkeit. Nun einige Betrachtungen zum Katholischen. Das katholische Denken, das mit atemloser Aufmerksamkeit den raschen Wechsel von liberal-katholischer Begeisterung für den jungen Reformpapst Pius IX bis hin zu den Manifesten der Gegenrevolution und der radikalen Absage an alle progressiven Tendenzen der Zeit erlebt hatte, war von Anfang an von der Auffassung, dass die Restauration nur prekären Charakter trage und die revolutionäre Herausforderung in anderer Form wiederkehren kann. Durch die Präsenz eines weitgehend anerkannten Autoritätsprinzips in Papsttum und katholischer Kirche war dieses Denken dabei nationsübergreifend und universalisiert. Stellungnahmen aus dem deutschen Sprachraum hätte man also vor dem Hintergrund der katholischen Publizistik in ganz Europa, vor allem in Italien, Frankreich und Belgien. Ihre Einstellung war zutiefst geprägt von dem Konflikt zwischen Papsttum und resortimentaler Einrichtung. Nach 49 beherrschte die Furcht vor einer Wiederkehr der revolutionären Krankheit das katholische Denken. Kirchenstaat und Papsttum galten langfristig als gefährlich. Insoweit beginnt die akute Phase der römischen Frage nicht 59, sondern eigentlich schon 48, 49. In den Worten der historisch-politischen Blätter der wichtigsten katholischen Zeitschrift Süddeutschlands: Die italienische Revolution ist so wenig als die deutsche abgeschlossen und beendet. Sie ist temporär unterdrückt, in ihrem Prinzip aber besteht sie fort. Sie ist nicht geistig überwunden, sie ist nur physisch beendet. Schon 1851 galten der katholischen Presse die Zustände in Italien, das ist ein Diktum, unter dem diese Berichterstattung läuft, als düster und drohender als vor dem Ausbruch 1848. Italien erschien als Abgrund von unergründlicher Tiefe, der einen ganzen Weltteil mit hinabzureißen drohte. In erster Linie bezog sich diese traumatische Furcht auf die Erfahrung der römischen Republik, die erst höchst lehrreiches Paradigma einer Revolution empfunden wurde. Sie galt als Exempel für den Dualismus im großen Weltkampf der Gegenwart, als Kampf zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis. Die Herrschaft Garibaldis und Martinis mit ihren roten Genossen, das Nebeneinander von modernem Staatsabsolutismus und anarchischer Pöbelherrschaft, wurde zum Exempel für die These, dass jeder Kompromiss und jede Konzession einen Schritt näher zum Abgrund darstellt. Über die Ereignisse in Rom 48-49 erschienen in der katholischen Presse und überhaupt in der konservativen Presse Deutschlands zahlreiche Broschüren, Augenzeugen und Reiseberichte, die ein finsteres Nachtgemälde von den Gräueln und Torheiten der römischen Republikaner. Aufstachelung aller Leidenschaften, Verführung der Schwachen, Plünderung und Meuchelmord, Verhöhnung der Religion und Sitte, Frevel an den Heiligsten, Undank, Lüge und Verrat, das waren die Mittel, die es gelungen ist, für eine kurze Zeit die republikanische Komödie zu spielen. Die Inkarnation des revolutionären Prinzips wird für die katholische Presse faszinierend darauf gleich ein. Ein ähnliches Nacht- und Schreckensgemälde zeichnet die katholische Presse von der ganzen Misere Sardiniens und den materiellen und moralischen Zuständen des Landes unter der neuen liberalen Herrschaft. Die Säkularisierung des Schul- und Bildungswesens stößt auf härteste Kritik. Die allgemeine Schulpflicht erscheint geradezu als ein Werk des Teufels. Die Neuregelung der Staat-Kirchen-Beziehung in den Leges Sicardi wird als Fortsetzung der absolutistischen, josephinischen, kirchlichen Unterdrückungspolitik gesehen, mit ihrer alles verschlingenden Staatsomnipotenz und ihrem Priesterhass die Revolutionierung von Staat und Gesellschaft in veränderter Form fortsetzen. Das Auftreten der politischen Flüchtlinge aus den übrigen italienischen Staaten, diesen wahren Blutsaugern des Landes, wird als ökonomisch und psychologisch verheerend geschildert. Wohin der Blick auch fällt, der katholische Zeitgenosse sieht in Piemont nur grausenhafte Zustände, furchtbares Anwachsen der Verbrechen, Überfüllung der Gefängnisse, Demoralisierung der Massen durch kranke Presse und steigende Not in allen Teilen. Die dominierende Räubersippe und Kabur, der da zum ersten Mal auftaucht, droht das Land und in diesem in den Farben einer neuen Christenverfolgung gehaltenen Gemälde gibt es nur einen einzigen Lichtpunkt, nämlich die Überlebenskraft der auf Ärzte misshandelten katholischen Kirche, die in der Zeit schmählichste Spoliation, Standhaftigkeit und Hingebung, teilnehmende Liebe, Anhänglichkeit. In dieser radikalen Schwarz-Weiß-Zeichnung der italienischen Verhältnisse erscheinen naturgemäß das Königreich Neapel, der Kirchenstaat und der habsburgische Machtbereich im positivsten Licht. Hier gilt es zu berichten von den segensreichen administrativen Maßnahmen der jeweiligen Staatsverwaltung, von der Wiederherstellung des Vertrauensverhältnisses zwischen Obrigkeit und Volk, Isolierung der Hetzer und Aufrührer von der langsamen materiellen und moralischen Gesundung, der durch das tödliche Krebsübel die unerwünschte Revolutionsmacht gegen Volkskrieg. Am lichtvollsten musste naturgemäß die Schilderung der Verhältnisse im Kirchenstaat ausfallen, und zwar durch die mehrfache Spoliation schwer geschädigt war, aber unter der weisen Regierung des kräftigsten Regenten seiner Zeit, eben Pius des IX., ein hohes Maß an Wohlstand und Fortschritt, an Rechtssicherheit und provinzieller, munizipaler und administrativer Freiheit. Die hier sichtbar werdende Furcht vor der Revolution ist auf Dauer und in der Tiefe vorhanden und wird im Laufe der 50er Jahre nur jeweils anhand der konkreten politischen Erfahrungen aktualisiert. In der katholischen Presse gelten Protestantismus, Konstitutionalismus, Nationalismus und der soziale Revolution, nur als verschiedene Modifikationen derselben Idee. Diese vier Potenzen, so heißt es in den historisch-politischen Blättern, gehen mehr oder minder offen auf die Vernichtung des Katholizismus und der von ihnen getragenen Autoritäten aus. Jenseits dieser fiktiven, realitätsfernen, von mentalen Blockaden und traumatischen Furchtzuständen geprägten Denkens, der sich gegenüber den Zeittendenzen nur in einer ohnmächtigen Defensive befand, enthält die katholische Publizistik einige realitätsnahe Beobachtungen und Argumentationen. Das gilt zum Beispiel für das Ausspielen der Parallele Reale und Parallele Legale. Das neue Verfassung, Parlament und liberaler Öffentlichkeit aufgebaute Piemont gilt als das Werk einer kleinen, städtischen, radikalisierten Minderheit. Das massiv eingeschränkte, an Besitz und Bildung geknüpfte Wahlrecht, wie auch die geringe Wahlbeteiligung, entzieht nach diesen Äußerungen dem Turiner Parlament weitgehend den Charakter der Repräsentativität. Das wirkliche Volk Italien steht in einem anderen Lager. Das ist die tödliche Wunde Italiens, so heißt es etwa in den historisch-politischen Blättern, dass die Masse des unverdorbenen Volkes ohne Grundeigentum geht. Sie wird also sehr realistisch und realitätsnah etwa das Problem der Agrarreform dargestellt. Ähnlich schlagsichtig wie diese Forderung nach einer Umgestaltung der Agrarverhältnisse ist das feine Gespür für das potenziell Bedrohliche eines integralen Nationalismus. Der Nationalgedanke mit seiner Ablehnung des historischen Rechts, der Tradition, der dynastischen Treue und des Legitimismus erscheint der katholischen Publizistik als ein Phänomen von riesenhaftem Umfang. Der maßlose Nationalenthusiasmus, so heißt es, führt mit seiner Theorie des scheußlichsten Nationalegoismus zur Auflösung der christlichen Völkergemeinschaft zu einer Rückkehr zum Heiligen. Diese Hypostasierung, diese Kritik an der Hypostasierung der Nation, entspricht auch einer Kritik der neuen Begriffe der Realpolitik. Wir wissen damals in den 50er Jahren, mit dem Professor Rochow, kommt der Begriff der Realpolitik auf, die Kritik, auch wie sie hier in den katholischen Blättern finden, an einer rein materialistischen Machtpolitik. Auch dieser Bereich zeugt von großer aus dieser Haltung der absolut gesetzten Konfrontation heraus musste jede Aussöhnung zwischen liberalem und katholischem Denken unmöglich sein. Gioberti etwa oder andere philorisorgimentale Katholiken galten als Verräter an der guten katholischen Sache. Über Gioberti hieß es schon 1849 in der katholischen Manchen Enzyklopädie, damals dem größten katholischen Lexikon im deutschen Sprachraum, kein wahrer Katholik könne seinen Namen ohne schmerzlich sprechen, verführt von den Ideen einer in Stolz und Unabhängigkeit zügellosen Zeit, hat er seine Stimme allen weltlichen Feinden des Katholizismus geliehen. In der Italien-Berichterstattung dieser katholischen Presse gehen Weltverschwörungsängste, apokalyptisch geprägte Untergangsvisionen und teleologisch-providenzielle Geschichtsschau einen vielfach unauflösbaren Argumentationszusammenhang ein. Etwa heißt es, die Erfahrung lehrt, dass die Kirche ihre schönsten Triumphe stets inmitten scheinbarer Niederlagen und grimmiger Verfolgungen gewinnt. So ist psychologisch der Boden längst bereitet, als 59-60 dann die lang erwartete Katastrophe eintritt, der durchaus antichristliche, blutgierige und unmenschliche Charakter des revolutionären Regiments in Piemont offen zutage tritt. Der direkte Zugriff auf große Teile des Kirchenstaates und die unmittelbare Bedrohung der Freiheit und Unabhängigkeit des Papstes rief wie im übrigen europäischen Katholizismus, so auch im deutschen, massive Proteste. Eine ganze Fülle von Kundgebungen für den Papst, von bischöflichen Hirtenbriefen, Adressen, Resolutionen, Aufrufen der verschiedensten Gremien, Flugschriften und Leserbriefen richteten sich an die Öffentlichkeit. Wenn der friedliche Thron des Heiligen Vaters gestürzt werden darf, so hieß es, ist das Band des europäischen Völkerrechts zerschnitten. Im deutschen Katholizismus hatte sich schon vor 59, ohne dass dies nach außen hin zum Ausdruck kam, die Sorge verbreitet, dass sich die Unabhängigkeit des Kirchenstaates nicht auf Dauer werde halten lassen, dass dieser zu einer schweren Belastung für die katholische Weltkirche zu werden drohte. Nach 1860 wagte es Ignaz Döllinger als erster, das Undenkbare zu denken, Das heißt, nach dem Fortbestand des Papsttums auch nach dem Aufhören seiner territorialen Basis zu fragen. Seine sogenannten Odeonsvorträge in München im April 1961 erregten einen Sturm des Protestes im deutschen Katholizismus und zwangen ihn zu Präzisierungen und Erweiterungen, die über Niederschlag in dem Ende 1961 veröffentlichten Band Kirche und Kirchen, Papsttum und Kirchenstaat fanden. Döllinger ging von der These aus, dass die Existenz des Kirchenstaates eine Quelle von Schwäche, von Abhängigkeit, von Beängstigung und Sorge für den päpstlichen Stuhl sei, eine schwere, hilflose Last, ja eigentlich die Achillesferse der katholischen Kirche. Auch die legitimsten Rechtstitel des Papsttums auf den Besitz des Kirchenstaates konnten nicht verhindern, nicht verdecken, dass die Existenz dieser weltlichen Herrschaft in ihrer Mischform von weltlicher und geistlicher Herrschaft eine ganz schwere Belastung für die gesamte katholische Kirche war. Und dass man vielleicht eine Lösung auch jenseits dieser territorialen Basis des Kirchenstaates finden könne. Die Kirche, so schrieb Döllinger, hat wohl die Verheißung, dass die Pforten der Unterwelt nichts wider sie vermögen werden, aber sie hat keine Verheißung, dass der Nachfolger Petri auch stets der Monarch eines weltlichen Reiches bleiben darf. Döllinger erstrebte eine Versöhnung des Papstes mit dem italienischen Volksgeiste, wie er schreibt, und sagte, die Kirche aber wird zuletzt sagen, mein Verlust ist ein Gewinn. Er forderte die Anpassung kirchlicher Herrschaft an solche Formen, ich zitiere, welche dem Charakter des Jahrhunderts und den Bedürfnissen Italiens entsprechen. Döllinger hatte dabei keinerlei Sympathien für die risorgimentale Einigungsbewegung, die er in düstersten Farben schildert, das um hier zu sagen. Seine Hoffnungen oder seine zögernden Hoffnungen richteten sich noch auf eine neoguelfische Lösung, eine föderative Lösung, wo eine Konföderation in Italien entstehen könne, die der italienischen Geschichte und der italienischen Volksnatur entsprechen könne. Döllingers Stimme hatte Gewicht, sein Plädoyer aber, in der Schule der Tatsachen zu lernen, traf im Katholizismus auf eine Wand der Ablehnung. Seine Reflexion über Papsttum und Kirchenstaat, die so viele Elemente der späteren Lösung der römischen Frage vorwegnehmen und als Brücke zwischen den verfeindeten Lagern hätte dienen können, wurde in der katholischen Publizistik einer unerbittlichen Kritik unterzogen und verworfen. Nun, ich breche dieses Thema des Katholizismus hier erstmal ab, wir sind im Jahre 1860 angelangt, und zeige Ihnen noch kurz am Beispiel von Garibaldi und Mazzini, die ja mit der Römischen Republik 49 volle Licht der europäischen und deutschen Öffentlichkeit treten, wie sich das Bild dieser beiden führenden Gestalten des Risorgimento im deutschen Sprachraum entwickelt. Die Akzeption der großen Figuren des Risorgimento bildet in Nuze quasi längsschnittartig für unsere gesamte Thematik ein Beispiel. Das gilt für Cavour, das gilt für Garibaldi, das gilt für Mazzini, das gilt auch für Victor Emmanuel II. Herr Altgeld hat vor etlichen Jahren einen sehr instruktiven Beitrag über das deutsche Italien, über das deutsche Garibaldi-Bild geliefert. Sie finden die Angaben in der Bibliografie, in dem diese Entsprechungen sehr gut herauskommen. Seit den Ereignissen der Römischen Republik ist Garibaldi in der deutschen Öffentlichkeit ein bekannter Mann. Die Vorgänge 59-60 führen dann zu einem schlagartigen Anstieg des Interesses. Vor allem der Sizilienzug und die Eroberung Neapels, die man dank der neuen telegrafischen Nachrichtentechnik von Tag zu Tag verfolgen konnte, machten aus Garibaldi eine im Negativen wie im Positiven weit überhöhte, ins Mythische und Überzeitliche hinausreichende Wirkung. Diese Wirkung reichte auch weit hinaus über die politischen und bildungsbürgerlichen Schichten Deutschlands, die etwa der Schauerroman, die Jugend- oder die Bilderbogenliteratur zeigen. Garibaldi wurde so vor Mussolini der meistgenannte und am besten bekannte Italiener in Deutschland. Die katholische, konservativ-philo-österreichische und legitimistische Presse der 50er Jahre zeichnete dabei ein radikal negatives Bild von dem Räuberhauptmann, dem Gaucho, der Geißel Gottes, dem Kirchenfeind, dem Priesterfresser, dem Mann der radikalen nationaldemokratischen Revolution und dem Feind aller gesetzlichen Ordnung. Garibaldi wird in dieser Literatur, die kaum eine Entwicklung kennt und ihren Gegenstand nicht eigentlich wirklich zur Kenntnis nimmt, zum Negativsymbol der italienischen Nationalrevolution. Vor allem für die katholische Literatur wird Garibaldi dann ab 1860 mit seinem Rom-Programm Roma o Morte und seinen permanenten Anschlägen und Drohungen gegen den Fortbestand des Kirchenstaates zur lebendigen Personifikation aller gegen die Existenz der Kirche gerichteten Tendenzen der Zeit. Das positiv akzentuierte Garibaldi-Bild kennt dagegen in der deutschen Öffentlichkeit eine reich akzentuierte und phasenreiche Entwicklung. Darüber haben wir vor 7 Jahren auf der Kölner Tagung ausführlich gesprochen und Sie können das in den Beiträgen von Altgeld und mir nachlesen. In der kleindeutschen, liberalen, demokratischen, republikanischen und sozialistischen Presse fand die Figur Garibaldis zunehmend Interesse, erweckte Bewunderung und Begeisterung. Das galt für seine militärischen Erfolge, das Schwert Italiens, für den Zauber seiner Persönlichkeit, für sein Charisma. Er wurde so zur Inkarnation des Volkswillens, der popularen Initiative, des Nationalgeistes. Zugute kam ihm dabei seine Fähigkeit zur Selbstdarstellung und der gezielte Einsatz der Vorläufer der heutigen Massenmedien, das heißt der Presse, des Bildes, der Fotografie. Das zeigt jede Garibaldi-Ikonografie. Garibaldi als Anwalt der Entrechteten, als Helfer der Unterdrückten, als Rächer der Enterbten, eine rasch mythisierte Figur, die irgendwo zwischen Robin Hood, zwischen Simon Bolivar, zwischen Batman und Christus angesiedelt war. Als Held unseres Jahrhunderts, als Cincinnatus auf Caprera, als Geschenk der himmlischen Barmherzigkeit, wie die Jungfrau von Orléans, wie Treitschke später schreiben sollte, rückte er als eine nur mit den antiken Helden vergleichbare Heroengestalt, rückte er schon in den 60er Jahren in eine überzeitliche Dimension. Ganz entscheidend für seine Rezeptionsgeschichte wurde dann seine vernunftmonarchische Wendung Ende der 50er Jahre und sein in der Begegnung von Theano symbolisiertes Bündnis mit der Savoyer-Monarchie, die ja faktisch einen Verzicht auf Fortführung der popularen Initiative und eine Unterwerfung bedeutete. Sein Obedisco ist vor allem von nationalliberaler Seite als Zähmung der Revolution, als Akt höchster Staatsvernunft, als entscheidender Beitrag zu einer Kompromisslösung der Mitte unter dynastischer Führung gefeiert worden. Entsprechend kritischer gestaltete sich von diesem Augenblick an die Garibaldi-Rezeption auf der demokratischen, republikanischen und sozialistischen Linken. Marx, Engels und in gewissem Sinne auch Lassalle haben am Ende den bewunderten Löwen von Caprera als unpolitischen Kindskopf und als Toren verspottet. Von hoher Bedeutung wurde schließlich, dass das Bild Garibaldis in fast allen Punkten als eine Widerlegung bestimmter Nationalstereotypen erschien. Seine Tapferkeit und die Bravour seiner Garibaldiner widerlegte die These von der traditionellen Feigheit der Italiener. Seine Gradlinigkeit, Offenheit und Ehrlichkeit, ja sein Kindergemüt, kontrastierte mit der angeblichen Hinterlist, Schleuer und Verschlagenheit seiner Landsleute. Sein katonischer Lebenszuschnitt und seine materielle Bedürfnislosigkeit widersprachen diametral der Auffassung von der Verweichlichung, dem Luxus und der Zuchtlosigkeit südlichen Menschentums. Sein Idealismus und sein Patriotismus, sein existenzielles Engagement und die Unbedingtheit seines Wollens konnten ihn quasi zur Personifikation der moralischen Wiedergeburt der Nation machen. Nun, wir können, wenn nachher vielleicht noch Zeit ist, über die Entwicklung dieses Garibaldi-Bildes dann in den 60er und den 70er Jahren sprechen. Ich lasse dieses Thema einstweilen beiseite und nenne einige Beobachtungen zu der Biografie Mazzinis. Garibaldi und Mazzini erschienen in der Geschichte der römischen Revolution quasi als Dioskuren, negativ oder positiv akzentuiert, als eng verschwistert, als Gedanke und Tat, als Geist und Schwert, als Theorie und Praxis der gleichen politischen Bewegung. Mazzini war 48 längst kein Unbekannter mehr. Wir haben darüber schon am Montag in der Diskussion gesprochen. Der Genuese besaß schon weit vor 48 den Ruf, der gefährlichste und fieste Revolutionär auf europäischem Boden zu sein. Ein Todfeind Österreichs und die Gefahr Nummer 1 für die öffentliche Ordnung. Von Metternich ist die Äußerung überliefert, Mazzini habe ihm mehr Schwierigkeiten bereitet als alle Politiker Europas zusammengenommen. Die Parabel der Römischen Republik erschienen vielen Beobachtern Also nur als Konkretisierung einer schon vorher präsenten und diffusen Revolutionsangst, vor allem im Katholizismus und im Konservativismus. Die Presse bezeichnete ihn als Hauptverantwortlichen für die grauenhafte Schreckensherrschaft der römischen Revolution, für die Reihe von Gräueltaten und Schauderszenen, für die politischen Mordschlechtereien und das Unmaß an Entmenschung, das in diesen Vorgängen zutage gekommen sei. Die Kriminalisierung des Revolutionsphänomens wird am deutlichsten dort, wo Mazzini nicht nur der Anschlag auf die bestehende politisch-gesellschaftliche Ordnung, sondern auch der gezielte Mord an den Repräsentanten des Systems zugeschrieben wird. Zwischen dem Tod Pellegrino Rossis und dem Anschlag Orsinis gibt es in Europa kein Attentat, das nicht dem Schreckenskonto des geheimnisvollen Genuesen angerechnet wird. Im Staatslexikon von Wagener, dem repräsentativsten Ausdruck des preußischen Hochkonservativismus, heißt es 1862, ich zitiere, seit 20 Jahren klingt der Name dieses Mannes wie ein grauenvolles Rätsel in das Ohr. Seit mehr als 20 Jahren lebt Mazzini in der Verbannung, in welcher er den archimedischen Punkt gefunden zu haben glaubt, die Welt aus ihren Angeln zu heben. Umgeben von dem Zauber des Geheimnisvollen ist er ein Überall und Nirgends. Er ist eine europäische Gefahr, weil er die Solidarität der Revolution zu Bewusstsein gebracht und in Permanenz erklärt hat. Der Alte vom Berge ist ein unermüdlicher Wühler, ein Prophet des Radikalismus, ein Pessimist der schlimmsten Art, ein Feind der Menschheit. Für Mazzini als Hohepriester der Revolution, das Ungeheuer Mazzinismus, sind der katholischen und der konservativen Presse keine Epitheta zu düster und keine Verurteilung zu scharf, um sie nicht in das Höllens- und Schreckensgemälde einzuweben. Aber jenseits dieser moralisch verurteilenden und kriminalisierenden Wertung besitzt die Figur Mazzinis für die Betrachter auch die Faszination des Luziferischen und erweckt widerwillige Bewunderung für historische Größe. Wenn für die historisch-politischen Blätter die Gegenwart nicht als Zeit großer Männer gilt, so macht sie für Mazzini eine Ausnahme. In ihm, so schreibt sie, laufen alle Fäden der Revolutionspartei zusammen. Sie zählt ihn zu den gewaltigsten Charakteren der Gegenwart. Er findet als Prophet der Idee, als Moses Italiens, als Priester der ewigen Wahrheit bei der Revolutionspartei einen ans Wundersame und Schauerliche grenzenden Gehorsam. Seine Jünger sind ihm durch furchtbarste Eide unterworfen. Er weiß selbst das Unergründlichste zu ergründen und wird so zu einem der bedeutendsten Feinde der gesetzlichen Ordnung. Im Staatslexikon von Wagener, dem eben schon zitierte, heißt es, man hat ihn den großen Italiener genannt und im Sinne derer, welche das Prinzip der Nationalität als politisches Axiom anbeten, darf er allerdings auf das Epitheton des Großen Anspruch erheben. Er hat den Italienern den Glauben an ihre nationale Einheit eingeimpft. Groß ist er als Agitator, die Kraft seines Wortes erstaunlich. Als praktischer Staatsmann dagegen hat er immer wieder Fiasko gemacht. Den vorstehenden Zitaten der katholischen und konservativen Presse sind fast alle Elemente einer klassischen Verschwörungstheorie enthalten. Die personale Spitze des im geheimnisvollen, dunkel wirkenden, alleswissenden und alles beherrschenden Gran Vecchio, des Alten vom Berge, die willfährigen Jünger, die pseudoreligiöse Lehre, die permanente Bedrohung. Die Zwillingsinterpretation Garibaldis und Mazzinis spaltet sich dann Ende der 50er Jahre auf. Vollends der Konflikt zwischen beiden im Jahre 1860 und die marginale Rolle Mazzinis im entscheidenden Jahr 1860, wie auch seine Beibehaltung der republikanischen Option, stellen ihn dann in ein interpretatorisches Abseits. Der tonangebende Liberalismus aller Schattierungen bis hin zu linken vernunftmonarchischen Varianten wie bei Rasch oder Rüstow sieht in ihm den unpraktischen Doktrinär, dessen mystischer Phrasennebel jeden staatsmännischen Gedanken vermissen lässt. Charakteristisch etwa das Bild, das Hermann Reuchlin in seiner 1860 erschienenen Geschichte Italiens zeichnet. Er spricht von Joseph Fantasio Mazzini, der verfehlte Mohammed Italiens, der Gioberti der starr unitarischen sozialdemokratischen Nationalrepublik, der seine verblendeten jungen Anhänger in den Tod schickt, um sie zum Märtyrern seiner Religion zu machen. Anders als bei Garibaldi 67 und dann 70, kennt das deutsche Urteil über Mazzini auch keine leidenschaftlichen Ausschläge mehr. Für die meisten bleibt er das personifizierte rote Gespenst, die Inkarnation der Revolution. Noch Treitschke in seinem Cavour-Essay spricht von dem Londoner Flüchtling mit wenigen abfälligen Bemerkungen und sieht in dem Parteiterrorismus der Roten die Hauptursache, warum die vollständige Vereinigung aller Patrioten unter einem Banner nicht zustande gekommen sei. Dieser negative, fast das gesamte Spektrum der deutschen öffentlichen Meinung erfassende Mythos hat noch weit über das Jahr 1870 hinaus gewirkt. Doch in der mit so starken sympathisierenden Zügen geschriebenen Cavour-Biografie von Franz Xaver Krauss aus dem Jahre 1903 findet sich eine schroffe Ablehnung des dämonischen Genies von Mazzini. Dieser habe eine verhängnisvolle Rolle gespielt, ja das Aufbauwerk der italienischen Patrioten auf das Stärkste gefährdet. Mazzini, so schrieb Krauss, auch mit Blick auf seine Gegenwart, ist und bleibt doch für Italien stets die personifizierte Sünde. Nun, ich breche hier ab mit diesen beiden Längsschnitten und bringe Ihnen einige Überlegungen zu der Legitimierung der österreichischen Position im lombardo-venezianischen Machtbereich in diesem entscheidenden Jahrzehnt zwischen 1849 und 1859. Das ist ein Thema, was ich glaube noch weitgehend nicht untersucht worden ist. Es gibt weder Untersuchungen über die großdeutsche, süddeutsche und südwestdeutsche Presse, noch über die österreichische, vor allem die Wiener Presse, zu diesem Themata. Selbst eine Monographie über die Augsburger Allgemeine Zeitung und ihre Italienberichterstattung, die dringend notwendig wäre, fehlt bislang. Wie hat Österreich seine erneute Präsenz auf italienischem Boden gerechtfertigt? Das war ein wichtiges, und mit welchen Instrumenten und Argumenten hat sie den immer wichtiger werdenden Kampf um die öffentliche Meinung Italiens, Deutschlands und Europas in diesem Bereich geführt? Aus dem bislang zugänglichen, höchst fragmentarischen Material möchte ich Ihnen nur einige Punkte vortragen. Ich habe sie etwas systematisch hier zusammengestellt. Das eine Argument ist das historische. Das historische, das heißt, die politische Einheit Italiens ist deshalb ein Hirngespinst, weil Italien in seiner langen Geschichte seit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches niemals eine politische Einheit gebildet hat. Geografische, soziopsychologische, historische, religiöse und ambientale Faktoren wirken zusammen, alle Versuche zur Errichtung eines gemeinsamen politischen Daches als illusorisch erscheinen zu lassen. Die deutschsprachige Italienliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts und der Band von Altgeld bringt zahlreiche Beispiele, enthält viele Beobachtungen zum Phänomen des Lokalpatriotismus und des Campanilismo in Italien. Die Italiener, nur ein ganz frühes Zitat, was ihnen nahe liegt zu nennen, die Italiener, so liest man in Goethes italienischer Reise, sind auf die wunderbarste Weise sämtlich Widersacher, haben den sonderbarsten Provinzial- und Stadteifer, können sich alle nicht leiden, die Stände sind in ewigem Streit, das alles mit immer lebhafter, gegenwärtiger Leidenschaft. Wer auch nur einige Zeit in Italien gelebt hat, so heißt es ein halbes Jahrhundert später in den historisch-politischen Blättern, der wird wissen, dass die Bewohner der Halbinsel sich durchaus und in keiner Weise als ein und dasselbe Volk betrachten, ja, dass sich ihre nationalen Antipathien hauptsächlich gegen ihre mititalienischen Bewohner richten. Nationalsinn heißt so viel wie erweiterte Familienliebe. Woher stammt die politische Ohnmacht Italiens? So fragen wenig später die Grenzboten, diese liberale Zeitschrift von Gustav Freitag. Die Hauptsache ist der Geist der Trennung, der jedem Italiener angeboren zu sein scheint. Noch einige Jahre später nennt Gervinus Italien das Land uralter Teilungen, wo weder Rom noch das Papsttum wirklich vereinheitlichend gewirkt hat. Noch in dem großen Broschürenkampf des Jahres 59 spielt in der pro-österreichischen Publizistik das Argument der historisch-organischen Unfähigkeit des Italieners zu einer modernen Großstaatsbildung eine bedeutende Rolle, wo zum Beispiel bei den Historikern wie Rauma, Leo, Löbel oder Raymond. Sie alle waren davon überzeugt, dass der Föderalismus, ja der Partikularismus, im Guten wie im Bösen die Quintessenz und das eigentliche Geheimnis der italienischen Geschichte darstellt. Wo man Italien gewähren ließ, so schreibt Raymond etwa, ist sein Streben immer nach Partikularisierung, ja nach Provinzialisierung gewesen. In der Stadt sah man mit Cattaneo das eigentlich bildende Prinzip der italienischen Geschichte. Wie die griechische Polis hatte sie quasi das gesamte Loyalitätspotenzial ihrer Bürger auf sich gezogen und keinen Platz mehr für großräumigere Gebilde gelassen. Dass in diesen Beobachtungen viel Richtiges steckte, ist unbestreitbar. Nur aus dieser historischen Erfahrung eine ahistorische, quasi volkscharakteriologische Konstante zu machen, war seinerseits unhistorisch und entsprach vielfach einem Wunschdenken. Da auf der machtpolitischen europäischen Landkarte der italienische Raum nach dieser Deutung quasi eine weiße Fläche darstellte und im Zeitalter der europäischen Großstaaten von außen her beherrscht werden musste, bildete es selbst für den Freund Italiens ein geringeres Übel, wenn die Habsburger Monarchie diese Aufgabe übernahm. Und hier schließt sich fugenlos ein zweites Argument an, was Sie immer wieder finden in der österreichischen Publizistik, nämlich die Rolle Frankreichs. Die wiederholten historischen Erfahrungen nach 1840 gezeigt haben, lebte in der deutschen öffentlichen Meinung die Erinnerung an die napoleonische Hegemonie, die Furcht vor den erneuten Ausdehnungsbestrebungen Frankreichs fort. Aus dieser Optik erschien die italienische Frage in ihrem Kern als Instrument der französischen Machtpolitik. Die italienische Frage war also keine Freiheitsfrage nach dieser Deutung, sondern eine europäische Machtfrage. Dieses macht- und interessenpolitische Argument war in der Krise 1830, wir haben darauf schon hingewiesen, erstmals in voller Schärfe von Karl von Clausewitz formuliert worden, der Italien als eine Vormauer Deutschlands interpretierte. Die Emanzipation, so Clausewitz damals, dürfe nicht auf Kosten der Sicherheit und der machtpolitischen Präsenz Deutschlands gehen. Radowitz hatte in der Italien-Debatte der Paulskirche dieses Argument noch verschärft. Auch für den Fall einer Niederlage Österreichs werde Italien keine wirkliche Unabhängigkeit vom Auslande erlangen, so sagte er. Oberitalien wird in dem Augenblicke, wo es sich von Deutschland trennt, in die Hegemonie Frankreichs fallen. Auch bei Verlust der Lombardei muss deshalb die Linie des Mincio mit Peschiera und Mantua festgehalten werden. Dies ist eine Argumentation, der Besitz des Festungsvierecks als Vormauer Deutschlands, die österreichische Publizistik in sehr vielen Varianten in großer Intensität verbreitet hat. Solche militärstrategischen, auch von der technologischen Entwicklung abhängigen Argumentation haftete indes, wie sich an vielen anderen Beispielen bis hin zu der Argumentation über die Brennergrenze zeigen ließe, ein hohes Maß an Willkür an. Die Argumente der Wiener Politik wechselten deshalb sowohl nach 1849 wie nach 59 wie nach 66. Auf weit soliderem Boden befand sich die Wiener Politik mit ihrem Hinweis auf das Legitimitäts- und das monarchische Prinzip. Niemand konnte bestreiten, dass Österreich, die Habsburger Monarchie, seit Mitte des 18. Jahrhunderts sich im Besitz der Lombardei befand und auch dass das Veneto noch vor dem Ende des Jahrhunderts dazugekommen war. Hier also auf göttliches Recht, auf das dynastische Recht, auf die europäischen Verträge gestützter Besitz, eine hohe Form der Legitimität der österreichischen Präsenz. Diesem Legitimitätsprinzip diametral entgegengesetzt erschien das auf Volkssouveränität, Mehrheitsentscheidung und Suffrage universell gestützte Nationalitätsprinzip. Die Auseinandersetzung der österreichischen und großdeutschen Presse mit diesem Prinzip könnte man unter das Wort Grillparzers stellen, von der Humanität zur Nationalität zur Bestialität. Das Nationalitätsprinzip musste von dem dynastisch-legitimistischen Österreich als tödliche Bedrohung empfunden werden. Die Augsburger Allgemeine Zeitung nannte dieses Denken einen revolutionären Köder für Toren, welche sich durch sentimentale Phrasen von Freiheit, Unabhängigkeit und so weiter der Nation fangen und missbrauchen lassen. Die philo-habsburgische Publizistik, etwa in den qualitativ hochwertigen Beiträgen von Julius Fröbel, reflektierte über das Verhältnis von Nation und Staat und postulierte die Höherwertigkeit des Letzteren. Fröbel etwa vertrat die These, dass höhere Kultur und politisches Leben von der Mischung der Rassen abhängig sei. Staat, nicht Nation oder Volk, sei die Grundlage für alles geschichtliche Leben. Die Nation sei ein politisch gewordenes, aber nicht ein natürlich gewordenes Volksganze. Der Staatsgeist ist ein höherer als der Volksgeist und mit Recht muss der Letztere dem Ersteren weichen. Beispiel Italiens erschien das Nationalprinzip als eine Quelle von Unordnung und Rückschritt. Als politischer Vorgang, so schreibt Fröbel, ist die Richtung der Zeit auf Zersetzung größerer politischer Gebilde in seine Rassenbestandteile, dieses Zurücksinken von einem sittlichen in ein naturhistorisches Verhältnis, eine Erscheinung des Verfalles, die zu den trübsten Gedanken veranlasst. Das Nationalitätsprinzip ist in Wahrheit das Gift, von welchem das europäische Abendland mit der Auflösung bei lebendigem Leibe bedroht ist. Hier kommt das Argument, dass man dieses Nationalitätsprinzip, wenn es überhaupt anzuerkennen sei und nicht ein theoretischer Irrtum sei, doch mindestens nicht absolut gesetzt werden dürfe, sondern dass dieses Recht auf politische Selbstständigkeit keiner Nation per se zukommen könne, sondern dass diese Nation erst sich bewähren müsse, sich sozusagen dieses Berechtigung zur Befähigung, Berechtigung zur Nationsbildung erst in seiner inneren moralischen Konsistenz aufzeigen müsse. Diese Frage der moralischen und politischen Reife und der historischen Bewährung wurde nun von der großdeutschen Publizistik überwiegend negativ beurteilt. Der These von der Dekadenz lag vielleicht der Kern der machtpolitisch, historisch, religiös und völkerpsychologisch instrumentierten Argumentationskette, mit der man in Italien das Recht auf nationale Selbstbestimmung verweigert. In den Worten der Augsburger Allgemeinen Zeitung, die die Gefühlspolitik der deutschen Linken kritisierte: Der Verlauf der Geschichte lehrt, dass die staatliche Selbstständigkeit einer Nationalität keineswegs ein immanentes Recht, sondern an die Erfüllung einer Menge gar nicht leicht wiegender Pflichten geknüpft ist. Eine Nationalität, die dazu nicht die Kräfte besitzt, tritt eben ab, wie die Basken, wie die Iren, wie die Polen oder die Italiener. Die Italiener galten dieser Publizistik als eine von der Geschichte überschrittene Nation, die zu Recht sich dem höheren, ordnenden Willen Österreichs unterwerfen müssen. Die Frage nach der Qualität, der Tiefe, dem Umfang und der Durchsetzungsfähigkeit von Nationalgefühl und Nationalbewegung hat die deutschen Beobachter lange und intensiv vor wie nach den Entscheidungsjahren 48, 49 und 59, 60 beschäftigt. Herr Altgeld hat schon dieses schöne Zitat von Gagern 1846 gebracht. Gagern, der sagt, theoretisch natürlich haben die Italiener recht auf nationale Einigung, aber ich sehe nicht, dass diese Nation sich selbst dazu befähigt, in nächster oder näherer Zukunft. Ähnliche Äußerungen können Sie bei Burckhardt, können Sie bei Theodor Fischer, können Sie bei vielen, vielen anderen deutschen Beobachtern finden. Und Burckhardt blieb selbst nach 1860 noch skeptisch und sah in dem Programm, aus Italien eine Großmacht und einen Militärstaat und einen zentralisierten Staat machen zu wollen, eine enorme Unwahrheit, die sich auf Weg und Steg rächen wird. Nun, ich breche hier ab und skizziere noch kurz die verschiedenen Leitvorstellungen, die sich vor und dann nach 1860 zum Thema Italien in der deutschen Öffentlichkeit entwickelt haben. Über den Katholizismus habe ich schon gesprochen. Hier ist eine Kontinuität, die auch weit in die 60er und dann die 70er Jahre hineinreicht. Noch der Abschluss des Dreibundes wird vom katholischen Deutschland im großen Maße bekämpft, weil dies ein Bündnis ist, was mit dem räuberischen, kirchenräuberischen Machtstaat Piemont Italiens geschlossen wird. Eigentlich erst mit dem Ende des Kulturkampfs tritt hier im katholischen Deutschland eine deutliche Wende ein. Ähnlich scharf konturiert wie das katholische Italienbild zeigt sich auch die Meinungsbildung im preußischen Hochkonservativismus, in der Hohenzollern-Dynastie, im Militär- und Adelskreisen, im ostelbischen Junkertum und in den protestantischen Kirchen. Hier hatten die österreichischen Siege in Norditalien und die Gestalt des Heldenkreises Radetzky tiefe Sympathie gefunden. Die Offensivpolitik Cavours und sein Bündnis mit der Nationalbewegung stießen auf scharfe Ablehnung. Hier könnte man viele Zitate bringen aus der Neuen Preußischen Zeitung, aus dem Spenerschen Tageblatt, aus der Vossischen Zeitung, aus den vielen preußischen Zeitschriften. Piemontesische Politik erschien hier als willfähriger Trabant des Bonapartismus, das heißt eines auf Volkssouveränität gegründeten Absolutismus, der als die gefährlichste Inkarnation des revolutionären Prinzips betrachtet wurde. Ich übergehe hier eine Reihe schöner Zitate, die Sie in dem Wagenerschen Staatslexikon über Italien finden können, wo nun dieses Italien in seiner ganzen Glorie und seiner ganzen Verzweiflung unter dem Stiefel Piemont-Sardiniens geschildert wird. Die Bände dieses Staatslexikons sind zwischen 1858 und 1864 erschienen, also genau in den entscheidenden Jahren. und spiegeln in sehr lebhafter Sprache und sehr lebhafter Anschaulichkeit diese tiefe Abneigung gegen die risorgimentale Bewegung wider. Man wetterte gegen den Cavourismus, gegen die Aktionen der Cavourilla, das sind Begriffe, die damals auftauchen, mit ihren immer weiter ausgreifenden Annexionsgelüsten. Und das Risorgimento erschien diesen Hochkonservativen als eine der gefährlichsten Erscheinungsformen des Aufruhrs in einer entchristlichten Welt. Der Kampf gegen die Revolution in all ihren Erscheinungsformen überwältigte hier auch den Konfessionellen. Das Papsttum erschien diesen preußischen Hochkonservativen als eines der wesentlichsten Bollwerke gegen die auflösenden Tendenzen der Zeit. Entsprechend trat man für eine unbedingte Aufrechterhaltung des Kirchenstaates ein. Aus diesem Hochkonservativismus nun heraus entwickelte sich in den 50er Jahren, vor allen Dingen nach 1855, 56, eine sich vor allem an den außenpolitischen Leitfragen entfaltende undoktrinär-realpolitische Richtung in der preußischen Politik. Zentrum dieses innerkonservativen Meinungsstreits stand die Diskussion über Bonapartismus, Legitimismus und Realpolitik. Kaum weniger als die Frage nach der Haltung Preußens gegenüber dem Frankreich Napoleon III. Hat die Frage nach der Einstellung gegenüber dem italienischen Risorgimento hier meinungs- und gruppenbildend gewirkt. Bismarck zum Beispiel hatte schon Mitte der 50er Jahre eine Öffnung der Pandora-Büchse Italien im Zusammenhang mit einer großen politisch-militärischen Krise in Europa erwartet und in seiner Partei Felonie gegenüber den Hochkonservativen die Auffassung formuliert, dass die preußische Politik die Herausbildung eines subalpinen, ganz Norditalien umfassenden Königreiches mit Sympathien gegenüberstehen müsse. In der Hoffnung auf die Schwerkraft dauernder geschichtlicher Verhältnisse hielt er es aus machtpolitischen Gründen für wünschenswert, wenn sich im Süden zwischen Frankreich und Österreich ein kräftiger italienischer Staat bilden würde. Eine solche Schöpfung werde die Sicherheit Preußens nach außen hin fördern. Das ist eine Thematik, die noch völlig ununtersucht ist, wie sich dieses Denken herausbildet. Ich möchte annehmen, dass zum Beispiel die Gespräche zwischen Bismarck und Napoleon in den Jahren 57, 58 ja eine Rolle gespielt haben, wo er sicherlich schon von den Plänen Napoleons in Italien aktiv zu werden erfahren hat. Die Herausbildung dieser Überzeugung, die dann schnell auch Anhänger in der preußischen Diplomatie findet, bei Pourtalès, bei Usedom und bei anderen, ist noch weitgehend ungeklärt. Das ist ein schönes, großes Thema, was man noch untersuchen müsste, wie überhaupt das Thema Bismarck und Italien noch ein weitgehend unerforschtes ist. Nun, dieses Raisonnement, das also radikal sich unterscheidet von dem österreichischen und dem hochkonservativen preußischen Raisonnement, diesem Raisonnement entsprach keine tiefere Empfindung für die Idee und die Ziele und für die Werbekraft des nationalen Gedankens, aber Bismarck, der als erster diese Thesen vorgetragen hat, hat doch die Durchschlagskraft und die sozusagen Gewalt dieser Nationalbewegung in Italien richtig eingeschätzt. Die republikanische Linke übergehe ich, darüber haben wir schon gesprochen, und sage noch einige Worte zum Thema der Liberalen. Anders als für die republikanische Linke bildete das italienische Exempel mit seiner Gegenreaktion und Revolution gleichermaßen abgesicherten Kompromisslösung eines monarchischen Verfassungsstaates, modernisierenden Zuschnittes, für die liberalen Teile der öffentlichen Meinung Deutschlands gerade seine besondere Attraktivität. Wir haben schon gesehen, dass die These, der deutsche Geist sei ohne eigentliches Interesse an den politischen Schicksalen Italiens nach 1815 geblieben, in dieser Form nicht haltbar ist. Italien war schon in der Zeit des Frühliberalismus kein reiner Kulturbegriff. Wer die großen repräsentativen Sammelwerke und Handbücher des deutschen Liberalismus und die Konversationslexika der 40er und 50er Jahre durchschaut, wird hier ganz entschiedene Äußerungen zur italienischen Frage und zur Wiedergeburt Italiens finden. Das gilt etwa für das Staatslexikon von Rotteck-Welker, für die verschiedenen Auflagen des Brockhaus-Lexikons, für Meyers Enzyklopädie, für die allgemeine Enzyklopädie von Ersch und Gruber. Das gilt auch für die großen liberalen Staatslexiken. in dem seit 1848 bei Brockhaus erscheinenden vielbändigen zeitgeschichtlichen Lexikon Die Gegenwart pries man 1850 die Jahre 1846 bis 1849 als den Beginn einer Geschichte der italienischen Nation. 1815 bis 1846 sei als die Epoche des Kampfes der Nacht mit dem Licht zu betrachten. Nach 300-jähriger Knechtschaft würden Recht und Freiheit den Sieg erneut davontragen. Bei aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen sind diese Äußerungen charakterisiert durch den Glauben an den gesetzmäßigen Fortschritt hin zu mehr politischer Freiheit, sozialer Emanzipation und der Schaffung eines nationalen Rechts- und Verfassungsstaates auf parlamentarischer Grundlage. Die österreichische Herrschaft in Norditalien wird in diesen Zeugnissen des liberal-protestantischen deutschen Bildungsbürgertums zunehmend als zeitwidrig empfunden, das Papsttum in seiner Doppelstellung als absolute geistliche und absolute weltliche Gewalt als überlebt betrachtet. Das Königreich Sardinien gilt der Gegenwart schon 1853 dank seinem Vorrang in Reform- und Verfassungsfragen, seiner fortgeschrittenen Volksbildung, seinen geordneten Verfassungswesen, als Vorkämpfer der nationalen Wiedererhebung, als Leiter der künftigen Geschicke Italiens. Diese Thesen und Auffassungen wurden in den liberalen meinungsbildenden Zeitschriften wie den Grenzboten, den preußischen Jahrbüchern, im Deutschen Museum oder im Jahrhundert weiter ausgeführt und präzisiert. Auf diesem Boden sind die Risorgimento-Sympathien von Gustav Freytag, von Treitschke, von Hehn, von Gregorovius, von Theodor Mundt und vielen, vielen anderen gewachsen. Von solchen Positionen aus konnten die Ereignisse von 59-60 nur als Bestätigung und Erfüllung längst formulierter Auffassungen empfunden werden. Diese Beobachtung gilt, auch wenn das Bündnis Piemonts mit Frankreich, mit dem Frankreich Napoleons III., die Bedrohung der Rheingrenze 59, das Stimmungsbarometer stark in pro-österreichischer Richtung ausschlagen ließ. Und manche beobachten die tiefsten Konflikte zwischen Gefühl und Raisonnement hineingerieten. Nun, hier müssten wir ansiedeln, dafür reicht jetzt nicht die Zeit, auch das ganze Bild Cavours, als dem großen Staatsmann, der diesen Aufstieg des nationalen Italiens organisiert, bis hin zu der großen Cavour-Biografie Treitschkes, die den Schlusspunkt bildet, dieser Cavour, dieser zunehmenden Cavour-Begeisterung, Cavour-Hochschätzung, die den deutschen, kleindeutschen und preußischen Liberalismus der 50er und 60er Jahre kennzeichnet. Im Jahr 1859 findet dann eine in vielfältigen Mischungsverhältnissen stattfindende Ausdifferenzierung der politischen Meinung in Deutschland statt. Das müsste man im Einzelnen dann sehr genau untersuchen. Es gibt in den ersten Monaten, vor allen Dingen in dem Augenblick, als die Bedrohung, der bevorstehende Krieg im Januar, Februar, März 1859 vor das Bild der Öffentlichkeit tritt, einen sehr starken pro-österreichischen Ausschlag der öffentlichen Meinung, bis hin in den preußischen Liberalismus hinein, aber dann schon im Augenblick des Ultimatums Österreichs an Piemont, also Ende April 59, schlägt das Pendel in die entgegengesetzte Richtung und im Sommer 1859, dann nach den großen Niederlagen Habsburgs auf dem norditalienischen Raum, differenziert sich das dann immer weiter aus. Man kann aus der großen Monographie von Karl Buchheim über die Kölnische Zeitung sehen, wie dieses Organ des rheinischen liberalen Katholizismus und des Liberalismus im westdeutschen Raum sich das pro-österreichische Votum dieser Zeitung zunehmend abschwächt und im Herbst, im September 59 dann die Kölnische Zeitung auf pro-piemontesische, pro-italienische Positionen überschwenkt. Das gilt für andere liberale Meinungsorgane im dritten Deutschland, preußischen Deutschland auch. Das müsste man dann im Einzelnen sich sehr genau anschauen. Ich habe den Eindruck, dass ganz entscheidend für diesen Meinungswandel nicht so sehr die österreichischen Niederlagen sind, sondern dass ganz entscheidend die Ereignisse im Herbst und Winter 59-60 für diesen Wandel des Meinungsbildes sind. Vor allen Dingen die Tatsache, dass sich Mittelitalien, dass sich Modena, Parma, dann Toskana, dann die Staaten des Kirchenstaates, sich an diese Nationalbewegung anschließen. Und dass sich hier ein großes Moment der Einigkeit und der nationalen Solidarität sichtbar wird, das offensichtlich nicht gelenkt und nicht instrumentalisiert ist, sondern vital da ist, dass das ganz entscheidend für den großen Wandel der deutschen liberalen Öffentlichkeit gegenüber Italien gewesen ist. Und dass das die Ereignisse des Jahres 1860 sozusagen nur noch das bestätigen, was als Wandel in der deutschen öffentlichen Meinung sich schon konsolidiert hatte. Nun, ich breche hier ab, ich sehe, die Uhr geht auf 10:30 und schließe mit einigen Reflexionen, die bespringe vor allem die Zeit 1860 bis 1866, die diese Mischungsverhältnisse der vielfältigsten Formen erkennen lassen. Darüber habe ich schon einen Aufsatz geschrieben, in dem diese Dinge auch im Einzelnen dargestellt sind, der aber auch nur eine Skizze darstellt. Auch das müsste man im Einzelnen noch erweitern. Ganz entscheidend sind dann die Erfahrungen 1866 für den Wandel dann der nicht nur des liberalen, sondern auch des konservativen Deutschlands. Die Erfahrung 1866 hat ganz entscheidende Bedeutung auch für die Umprägung des deutschen Italienbildes. Nun, 1870 ist schon kurz erwähnt worden. Nach 1870 tritt eigentlich nach dieser bewegten Phase der beiden Jahrzehnte, 1850 bis 70, treten bestimmte Konstanten des früheren Italienbildes schrittweise wieder hervor. Herr Wandruschka hat schon davon gesprochen, von dem Wandel des deutschen Italienbildes, von Bewunderung für diesen raschen Einigungsprozess 60 bis 66, dann einer gewissen Enttäuschung und Abkühlung des Bildes in den Jahren nach 66 mit den militärischen Misserfolgen und auch den preußischen und italienischen Streitigkeiten, etwa dem La Marmora-Fall im Jahre 67, 68 und dann der distanzierteren Form dann nach 1870, wo man dann am Ende doch glaubt, dass die preußisch-deutsche Einigung glücklicher, solider, fortschrittlicher sozusagen und auf Dauer konsistenter erfolgt sei, als man das in Italien sieht. Also eine gewisse Distanzierung und Abkühlung der Italienbegeisterung dann nach 1870. Und nach 1870 treten bestimmte Konstanten, die vorher schon da waren, wieder hervor. Man kann sogar erschreckt sein, wie stark bestimmte Italien-Stereotypen, die Sie aus der heutigen Diskussion her kennen, schon in diese Zeit des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Ich will Ihnen hier nur zwei Beispiele nennen. In der Augsburger Allgemeinen finden sich nach 1860 eine langdauernde, zum Teil auch politisch instrumentalisierte Polemik, das ganz merkwürdig ist, was politisch scheint überhaupt keine Bedeutung hat, eine Polemik gegen Tiermisshandlungen und die Missachtung der Kreatur in Italien. Wortführer dieser Polemik war einer der angesehensten Publizisten jener Zeit, der württembergische Theologe, Philosoph und Dichter Friedrich Theodor Fischer, Abgeordneter der gemäßigten Linken in der Paulskirche und Befürworter einer politischen Renaissance Italiens. Fischer wetterte in zahlreichen Artikeln und Reiseberichten aus Italien gegen die Rohheit der Tierquälerei, die Misshandlung von Zug- und Reittieren, das Steinigen von Katzen und Hunden, das Schießen von Sing- und Zuchtvögeln. Die Italiener verhielten sich, so schreibt er, gegen das Tier wie ein Teufel. Ihre Grausamkeit, ihre Lust am Wüten gegen das Tier sei in übel bestialischer Art. Die Tiermisshandlung sei eine schlimme Frucht einer verwilderten Sinnlichkeit. Nun, er führt das bis auf die Antike zurück und zieht direkte Parallelen zwischen der Behandlung der Tiere und dem Verhältnis der Menschen untereinander. Und er sah in diesem Verhalten eine Schande Italiens vor dem Ausland und einen widerlichen Flecken im italienischen Volkscharakter. Kirche, private und öffentliche Erziehung und eine Politik der allgemeinen Einwirkung vom Ausland. 1875 schließlich hielt er sogar die Wiedereinführung der Prügelstrafe für Fälle von Tiermisshandlung notwendig und träumte von sich als dem Zuchtmeister der italienischen Nation. Ohne ein Stück Terrorismus in der Erziehung werde es hier nicht abgehen. Er hoffte, so schreibt er, dass das herrliche Volk unsere Stimmen in dieser Angelegenheit freundlich anhören und unserem Mitwirken gegen jenen Rest verdorbener alter Luft als eine Art geistiger Tramontana sich gern gefallen lassen möchte. Nun, dieser Hochmut und diese schulmeisterliche Besserwisserei kommt in vielen dieser fischerschen Texte heraus. Diese unreflektierte Übertragung eigener Maßstäbe, Erlebniskriterien und Erfahrungshorizonte auf eine ganz anders geartete fremdnationale Realität scheint vielleicht sogar eine deutsche Eigentümlichkeit zu sein. Ein Schlussthema möchte ich noch anschneiden, was im Laufe der Tagung hier schon mehrfach angeklungen ist, nämlich die Frage um Volksgeist und Nationalcharakter. Die Diskussion über einen hypothetisch gesetzten Nationalcharakter des Italieners ist in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ursprünglich von England und Frankreich ausgegangen, hat aber auch in Deutschland bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine reichhaltige völkerpsychologische und sozioanthropologische Literatur hervorgebracht, die zahlreiche Faktoren wie Rasse, Geschichte, Herrschaftsformen, Klima und so weiter zu berücksichtigen suchte. Zu den Konstanten dieses vielfach negativ akzentuierten Psychogramms des Italieners gehörten Faulheit, Feigheit, Treu- und Disziplinlosigkeit, Verlogenheit, politische Apathie und Indifferenz, Opportunismus, Mangel an Stetigkeit und Beharrungsvermögen, Intriganten- und Verschwörertum, machiavellistische Falschheit. In diesem Kriminalporträt steckte jedoch nicht nur eine vermeintliche oder wirkliche Zustandsbeschreibung, sondern auch eine Entstehungstheorie. Nach liberaler, evolutionistischer Auffassung war der Nationalcharakter abhängig von dem jeweiligen Verfassungszustand und dem Grad gesellschaftlicher und persönlicher Freiheit. Was man für italienischen Volkscharakter hält, so schrieb Victor Hehn 1839, ist nur die unglückliche Folge elender Regierung und eines von Knechtschaft durchdrungenen gesellschaftlichen Zustands. Wer dieser Auffassung war, stand vor dem Dilemma, wie sich der gegenseitig bedingende Teufelskreis von Tyrannei, sklavischem Charakter und moralischer Verderbnis durchbrechen ließ. Ernst Moritz Arndt sah deshalb zum Beispiel nur die Möglichkeit einer Erziehungsdiktatur, eines Zwingherrn zur Freiheit. Ich zitiere einen schöpferischen Helden wie Friedrich II. Von Hohenstaufen, ein halbes Jahrhundert, dann träumt von einem italienischen Volk, von italienischer Einheit, dann braucht ihr nicht zu träumen, dann habt ihr sie. Zitat von 1843. Konservative volkscharakteriologische Überlegungen gingen weit eher von einem als konstant gedachten Wesenssubstrat aus, das als prima causa für alle beobachteten Schwächen und Defekte zu gelten hatte. Selbst die unbestreitbar positiven Seiten, Fantasie, ästhetisches Empfinden, liebenswürdige Umgangsformen, Takt und Naivität, erschienen in dieser Sicht nur als akzidentielle Begleiterscheinungen tiefsitzender moralischer Schwächen. Im Staats- und Gesellschaftslexikon von Wagener, dem schon mehrfach angeführten, heißt es zum Beispiel 1862, Italiener seien ein müßiggängerisches Volk und als solches unsittlich, ehrlos und miserabel. Der Italiener hat weder Verstandes noch Gemütstiefe, wenig Gewissen, wenig sittliche Indignation, keine Vernunftbildung, blutwenig Ehrgefühl und noch weniger Scham. Charaktermenschen und reife, tiefgebildete Männer können nicht naiv, nicht leicht, nicht graziös, gewandt und liebenswürdig sein. Franzosen und Italiener sind gesellig. Der Grund dieses sozialen und politischen Verschmelzungstalentes ist aber die Nichtbedeutendheit der Individuen, die Leerheit der Gemüter, der Schematismus der Seelen, die Unmächtigkeit an Geist und Nerv. Ich möchte mit diesem extremen Negativporträt, was nun auch für die konkrete Situation 1862 stark gebildet ist, mit diesem extrem Negativporträt, das weit eher seinen Autor und seine Leser charakterisiert, als den behandelten Gegenstand, nicht schließen. Jakob Burckhardt nannte die Italiener die Erstgeborenen Europas. Aber auch er sprach von Italien scherzhaft in einem Gedicht als Halbdrecks, Halbgötterland. Schopenhauer, ein eher enttäuschter Italienliebhaber, charakterisierte sein Verhältnis zu dem Süden mit den Worten: In Italien lebt man wie mit einer Geliebten, heute in heftigem Zank, morgen in Anbetung, mit Deutschland wie mit einer Hausfrau, ohne großen Zorn und ohne große Liebe. Es möchte bisweilen scheinen, dass ob dieses Wort auch heute noch Gültigkeit hat. Vielen Dank.